Kontaktverbot, Abstandsregelungen, Hygienekonzepte. Was schon für uns alle im Alltag kompliziert werden kann, ist für Filmemacher und Filmemacherinnen eine besondere Herausforderung. An dem Wochenende vom 8. bis 10. Mai binnen 48 Stunden sind dieses Jahr 46 Filme entstanden. Und damit so viele wie noch nie zuvor. 19 Finalisten sind auserkoren worden, die am 20. Mai im Finale gegeneinander antraten. Grund dafür, wie in jedem Jahr, der nur 48 Stunden Filmwettbewerb, der vom Studentenwerk Schleswig-Holstein, dem Landesverband Jugend und Film Schleswig-Holstein und dem offenen Kanal Schleswig-Holstein veranstaltet wird. Dieses Finale war in diesem Jahr durch die besonderen Umstände auch ein sehr besonderes. Zu Hause vor dem Fernseher, festlich gekleidet oder in Jogginghose, saßen die Teilnehmer und fieberten der Preisverleihung entgegen. Ab 17 Uhr wurden auf dem offenen Kanal Kiel alle abgegebenen Filme gezeigt. So konnte man sich direkt vor dem Finale einen Eindruck von der Konkurrenz machen. Im Anschluss folgten die 19 Finalisten und es war wirklich wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch auch in diesem Jahr konnte es nur einen Sieger geben. Doch zunächst wurde der Nachwuchspreis vergeben. Ingo Mertins leitete wie folgt ein. Dass es in dem Film um Abschied geht, wie in einigen dieser Filme, um Abschied nehmen geht und dass Medien dabei helfen können, Abschied zu finden. Und in diesem Fall ist das Medium das gute alte Polaroid-Foto. Und damit geht der Nachwuchspreis nach Pinneberg zu Maria. Überglücklich antwortete die Preisträgerin Maria Guck auf die Frage, was sie sich für ihren nächsten Film vornimmt. Ich glaube, einfach das umzusetzen, was ich auch letztes Jahr beim Filmfest gelernt habe, dass einfach besonders die Geschichte zählt und das ganz wichtig ist, irgendwie Leute mit der Geschichte zu berühren und dass Technik dann auch an zweiter Stelle stehen kann. Weiter ging es mit dem dritten Platz. Laudatorin dafür war Martina Harand, mehrfache Gewinnerin des 48-Stunden-Wettbewerbs und Medienpädagogin. Da freut man sich das ganze Jahr auf nur 48 Stunden, hat ein mega krass gut eingespieltes Team zusammen und dann Pandemie. Kurz entschlossen entlehnen die Macher ihre Protagonisten einem Computerspiel. Die Mischung aus Realfilm und Maschinima hat uns mit technischer Perfektion und Witz überzeugt. Der dritte Preis geht in diesem Jahr an Vans World. Der dritte Platz also für Vans World. Ein animierter Kurzfilm, der größtenteils durch Verwendung des Videospiels GTA 5 realisiert wurde. Die Macher Oliver Ott und Torben Sachert über ihren Preis. Wie geil ist das denn? Unglaublich. Also wir haben damit wirklich nicht gerechnet. Vielen, vielen Dank, liebe Jury. Wir sind dieses Jahr wirklich angetreten, um auch euch Filmemachern Spaß zu machen und um selber Spaß zu haben. Vielen Dank dafür. Danke, danke, danke. Den zweiten Platz durfte Tom Keller bekannt geben, seines Zeichens Schauspieler, Musiker, Komponist und Songwriter. Und ich habe die Ehre, euch den zweiten Platz bekannt zu geben. Ein Film, der mich persönlich durch Inhalt, Umsetzung und Komposition von Bild und Ton, Thema und Idee und Mut und die Ernsthaftigkeit dabei überzeugt hat und berührt hat beim Ansehen. Jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Film Nummer 2 in diesem Jahr ist 487513 von Björn Möller und seinem Team. Er sprach es bereits an. Der Film 487513 hat einen ernsteren Inhalt. Er zeigt die Thematik der Todesmärsche zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Deutschland in beeindruckenden Bildern. Doch nun zum ersten Platz. Dieser wurde durch Till Dietsche, Medienwissenschaftler und Festivalleiter des Cinemare Filmfestival, bekannt gegeben. Es ist ja in normalen Jahren schon irre, wie viele Teams jedes Jahr wieder ohne Schlaf und mit umso mehr Herzblut in 48 Stunden Kurzfilme drehen. Dieses Jahr haben die Organisatoren noch einen draufgesetzt und den Filmteams zusätzlich soziale Distanz verordnet. Der Gewinnerfilm hat aus dieser Not eine Tugend gemacht. Mit ganz einfachen Mitteln besinnt sich der Kurzfilm auf seine Kernkompetenz, eine Geschichte, die sich im selbstgesteckten Rahmen ohne Abstriche erzählen lässt. Ganz auf sich geworfen stellt sich der Protagonist der Seuche und übernimmt die Kamera gleich mit. Der erste Platz geht an Schachmatt. Damit gewann ein auf den ersten Blick sehr einfach gestalteter Film. In Schachmatt ging es um die fiktive Zukunft nach einem Zombie-Virus in einem Bunker. Als Plansequenz umgesetzt, blieb die Frage, wie viele Anläufe man brauchte, um diesen Film zu realisieren. Thies John und Carola Bornscheid meinten dazu nur, es ist unfair, den anderen das zu sagen, nicht lange. Nee, genau, also wir haben ja nach 24 Stunden abgegeben. Ja, das war der zweite Take, den wir gemacht haben, ist ja ein One-Take. Also kann man auch mit einfachen Mitteln einen preisgekrönten Film erschaffen. Doch was braucht man eigentlich als Teilnehmer beim nur 48-Stunden-Wettbewerb? Dazu noch einmal die Sieger. Authentizität und Spaß. Ja. Genau. Also vor allem Spaß bei der ganzen Geschichte haben. Beschlossen wurde die Veranstaltung dann noch mit einem Novum. Der Publikumspreis, in diesem Jahr durch eine Abstimmung aller Teilnehmer realisiert, brachte zwei Gewinner hervor. Sichtlich überrascht, verkündete Thomas Plöger. Ja, es gibt dann noch wieder etwas Neues, was wir auch noch nie hatten. Es gibt einen Gleichstand beim Publikumspreis. Das heißt, wir vergeben zwei Publikumspreise. Der Publikumspreis Teil 1 geht an Björn Möller und sein Team für 87513. Dann ist der Publikumspreis geht ebenfalls an Janis Lippisch für den einsamen Segler. Damit ist 487513 dieses Jahr doppelt ausgezeichnet worden und Janis Lippisch Film Der einsame Segler, ein Animationsfilm mit selbstkomponierter Musik, erhielt ebenfalls eine Würdigung durch das Publikum. Alles in allem konnte die Preisverleihung trotz der Situation dank Internet, Videokonferenz und allen Beteiligten in einem tollen Rahmen stattfinden. Also bis zum nächsten Jahr, wenn es wieder heißt, nur 48 Stunden.